Hustensaft Jüngling, Hustensaft Wild. €100.000, das ist was ich brauch. Eine Bottle Baby, das ist was ich brauch. Und ich trink die Flasche aus. Und ich will die Kasse auch. 100.000 €, das ist was ich brauch. Eine Bottle Baby, das ist was ich brauch. Und ich trink die Flasche aus. Und ich will die Kasse auch. Ich brauch eine Bade von dem Belvi und dem Henny Too. Ich brauch Louis Hermes Gürtel und den neuen Fendi Schuh. Was ich tu, ist das Counten von den fucking Euro Bills. Ich lebe mein Life real, während du im Kino chillst. Während ich den Bentley park, guck so bitch Jurassic Park. Ich kauf den Aston Martin, du cruist rum im schlechten Smart. Ich bin higher als die Anden, fick die Bitch without a condom. Du musst keine Selfies geben, weil ich noch nie du zergatten. Ich bin mehr wert als du, denn ich hab mehr Twitter-Fans. Und wenn du schon am Boden liegst, check doch noch mein Instagram. Wir sind Fruity, so wie Lippen Sparkling Iced Tea, die Kette ist so icy, pricey, nicey. Du Lappen, gehst das cool, doch du musst eh wiederholen. Ich bin nicht mehr high und muss eine eh wiederholen. Ich brauch keine Driver-License, ich kann eh Klasse fahren. Weil du kein Geld hast, musst du eh Klasse fahren, Mois. 100.000 €, das ist was ich brauch. Eine Bottle Baby, das ist was ich brauch. Und ich trink die Flasche aus. Und ich will die Kasse auf. Ich lauf durch die Hood, Homie, Criminal Damage. Schon das Outfit, das ich trage, Homie, Criminal Damage. Ich fick eine Bitch oder na, gehe ich zu Mickey D's. Kauf mir das, kauf mir dies. Chicken Nuggets, Chili Cheese, kein Fleece. Hör doch, was ich trage, das ist echter Pelz. King Husten bringt dich um, wenn du dich für besser hältst. Und du fällst wie ein Baum, hinter ich fick alle Frauen. Früher muss ich Sachen klauen, heute lebe ich diesen Traum. Hater schauen, sind so mad, es geht nicht in ihren Head. Maybe bad, I don't care, denn ich krieg schon wieder Hair-Swag. Und ich fühle ihn, hab ihn in mir drin, Hitter. Wenn ich auf die Straße gehe, Blitzlicht, Gewitter, Licker, Guss und Pink Sprite. Ich bin dieser Pimp-Size. Schon immer bin im Building, so wie Zimmer, immer ready. Fix so heavy, Cola Coding, Cook Cherry mit dem Cherry durch die City. Ich bin fame und auch so pretty, Mois. 100.000 €, das ist was ich brauch. Eine Bottle Baby, das ist was ich brauch. Und ich trink die Flasche aus. Und ich will die Kasse auch, 100.000 €, das ist was ich brauch. Eine Bottle Baby, das ist was ich brauch. Und ich trink die Flasche aus, und ich will die Kasse auch, 100.000 €, das ist was ich brauch. Eine Bottle Baby, das ist was ich brauch. Und ich trink die Flasche aus.